Heute möchte ich Schubert etwas über die Schulter blicken. Wie arbeitet er? Wann arbeitet er? Wo arbeitet er? Woher hat er seine Ideen? Ist das göttliche Eingebung, der Rausch eines Genies? Oder feilt er lange an seinen unendlichen Melodien? Und wie kommt es eigentlich, dass man seine Musik so schnell erkennt, nach wenigen Takten nur? Blick in die Werkstatt, wie Schubert komponiert. Das ist heute mein Thema. Und damit herzlich willkommen zur 6. Folge unserer Sendereihe. Thank you. Diese Musik ist schwerer zu spielen, als sie klingt. Das kann ich als ehemalige Geigerin gerne bestätigen. Das war der erste Satz aus der Sonate für Violine und Klavier in D-Dur, eine Sonate, die leichtfertigerweise auch Sonatine genannt wird, also kleine Sonate. Das geht nicht auf Schubert zurück, sondern auf den Verleger der posthumen Erstausgabe. Und es hat mit der Unterschätzung zu tun, die man einer so einfach klingenden Musik entgegenbringt, entgegenbrachte von Anfang an. Das bisschen Melodie, das bisschen Begleitung, was soll daran schon schwer sein oder bedeutend? Andererseits ist genau das auch ein Argument für die Beliebtheit der Sonaten, gerade unter Laienmusikern. Wir hörten eine Aufnahme mit Isaac Stern und Myra Hess, eine historische Aufnahme, die mehr aufs Atmosphärische setzt, aufs Musikantische und weniger auf Struktur und Analyse, wenn man diese beiden Bereiche der Interpretation überhaupt so strikt trennen kann. Das Prinzip der heutigen Sendung ist, dass ich Stichproben mache bei Schubert in seiner Werkstatt. Ich nehme also ein Stück, einen Satz, ein Lied und stelle Ihnen das zunächst in Gänze vor, um danach dann einzelne Stellen genauer zu untersuchen. Ich halte sozusagen die Lupe drauf. Immer unter der Fragestellung, was macht Schubert hier und wie wird aus Schubert eigentlich Schubert, also derjenige, den wir sofort erkennen oder zu erkennen meinen. In diesem Sinne noch einmal das Allegro Molto aus der D-Dur Geigensonate, diesmal mit Gidon Kremer und Oleg Meisenberg, und die haben einen eher analytischen Zugriff. Thank you. 1816 im Frühjahr schreibt Schubert drei Violinsonaten und so klingt die mittlere dieser drei. Jung, frisch und ziemlich originell. Die Frage bei Schubert ist ja immer, wie geht er mit den musikalischen Gesetzmäßigkeiten um, auf die er trifft? Wie schafft er es, sich die Form anzueignen und trotzdem seiner inneren Musik treu zu bleiben? Im Grunde ist das natürlich bei jedem Komponisten die Frage. Bei Schubert aber spitzt sich die Sache zu, weil eine Form wie die Sonate ausgeprägten Regeln gehorcht und weil der junge Schubert von Anfang an singt, singen will, Melodien im Kopf hat und sich kein Korsett anlegen lassen möchte. Jedenfalls in der absoluten Musik nicht, in der Kunstmusik nicht. Im Fall der Violinsonate führt dieser latente Konflikt dazu, dass in der Durchführung etwas Ungewöhnliches passiert. Hier werden die Themen des Satzes nicht verarbeitet, wie die Form es verlangt, sondern in einer freien Weise weitergesponnen, fast mehr wie in einer Fantasie. Und das ist die erste Lupe, die ich ansetzen möchte. Hören Sie einen Ausschnitt aus dieser Durchführung und achten Sie bitte besonders auf die Harmonien. Das ist jetzt nur ein kleines Fenster aus der Durchführung dieses Satzes, aber was Schubert hier anstellt, wie er moduliert und die Spannung ausreizt und steigert, das ist kühn, ja ich möchte sagen frech. Der Klavierbass wandert chromatisch von Cis nach Gis, dem Leitton der Dominante. Und mehr harmonische Stütze, sagt der junge Komponist, gibt es nicht. Schubert betritt damit unsicheres Gelände, er traut sich etwas und lässt die Hörer doch nie im Zweifel darüber, dass am Ende alles gut werden würde. Dominante und Tonika sei Dank. Im sicheren Hafen von D-Dur, der Schluss des ersten Satzes aus Franz Schuberts früher Geigensonate, Deutschverzeichnis 384. Gidon Kremer und Oleg Meisenberg waren die Interpreten. Wie hat Schubert gearbeitet? Akribisch, hochkonzentriert und sehr regelmäßig. Das berichten seine Freunde, und zwar einhellig. Wie hätte er in seinem kurzen Leben sonst auch über 1000 Werke zustande bringen können? Der Schriftsteller Anselm Hüttenbrenner berichtet, Schubert habe täglich von 6 Uhr morgens bis 1 Uhr mittags am Schreibtisch gesessen. Dabei seien einige Pfeifchen geraucht worden. Nachmittags habe Schubert nie komponiert. Da saß er im Kaffeehaus, trank schwarzen Kaffee, rauchte weiter und las Zeitung. Und abends ging es meist ins Theater oder ins Wirtshaus. Ein geregelter Tagesablauf, der höchstens durch äußere Einflüsse gestört wurde, durch Umzüge oder Krankheiten. Wenn Schubert einmal arbeitet, ist er nicht aus der Ruhe zu bringen. Moritz von Schwind, der Maler aus dem Freundeskreis, schreibt in einem Brief: Wenn man untertags zu ihm kommt, sagt er: Grüß dich Gott, wie geht's? Gut. Und dann schreibt er weiter, worauf man sich entfernt. Mit dem komponierenden Schubert ist also nicht viel anzufangen. Das Schreiben wie im Rausch oder wie in Trance, das ihm das geniesüchtige 19. Jahrhundert später andichtet, nämlich, dass er in jeder möglichen und unmöglichen Lebenslage Noten kritzelt, sobald sie ihm nur einfallen, all das ist nicht mehr als eine Legende. Wie Schubert komponiert, das lässt sich besonders gut bei Werken nachvollziehen, die Entwürfe oder Fragmente geblieben sind. Hören Sie den ersten Satz aus einem sinfonischen Fragment in E-Dur aus dem Sommer 1821. Adagio Allegro. Neville Mariner leitet die Academy of St. Martin in the Fields. Neville Mariner und die Academy of St. Martin in the Fields mit dem ersten Satz aus Schuberts Entwurf zu einer Sinfonie in E-Dur, die Fragment geblieben ist. Und das, obwohl Schubert hier zum großen Besteck greift. Er schreibt nämlich direkt in die voll instrumentierte Partitur, ohne Skizzen oder Vorstufen. Die ersten 110 Takte des Kopfsatzes sind vollständig. Danach dünnt sich das Schriftbild aus. Durchgedacht aber, konzipiert, ist diese Sinfonia bis zum Schluss. Und warum Schubert sie nicht fertiggestellt hat, bleibt ein Rätsel. So, und warum klingt diese Musik so komisch? So gar nicht nach Schubert, mehr nach Louis Spohr vielleicht oder Karl Maria von Weber oder nach Rossini? Schwer zu sagen. Eine größere Besetzung als hier nimmt Schubert sich in keiner Sinfonie vor, auch später nicht. 4 Hörner und 3 Posaunen, das übertrifft selbst die unvollendete und die große C-Dur-Sinfonie, die beide nur 2 Hörner haben. Vielleicht bekommt Schubert hier Angst vor der eigenen Courage. Vielleicht ist das Fragment auch den Jahren der Krise geschuldet, in denen er an so vielem zu scheitern meint. Was sagt die Lupe? Die Lupe sagt, Schubert will sich ausprobieren. Er will experimentieren. Nehmen wir den Übergang von der Einleitung des ersten Satzes in den Hauptteil, also vom Adagio in den Allegro-Teil. Hören Sie, wie Schubert diesen Übergang inszeniert, im wahrsten Wortsinn. Ein Ausschnitt aus Schuberts sinfonischem Fragment in E-Dur, der Übergang von der langsamen Einleitung in den schnellen Hauptteil des ersten Satzes. Was genau passiert hier? Es gibt einen Höhepunkt, ein Orchestertutti in H-Dur, auf der Dominante also, und danach eine Generalpause. Normalerweise wird so die Erwartung geschürt, dass jetzt das Hauptthema kommt. Kommt bei Schubert aber nicht. Stattdessen beginnt die Einleitung noch einmal von vorn, ein paar Takte lang wenigstens. Und es folgt wieder eine Generalpause, als würde der Komponist selbst über diese sonderbare Entwicklung staunen. Und schließlich trudelt das Ganze über krude harmonische Stufen nach C-Dur, statt über H endlich die Grundtonart E zu erreichen. Ganz schön kompliziert. Noch einmal zur Rekapitulation. Was für ein Kontrast. erst eine schwermütig reflektierende Einleitung und dann dieses Thema. Hübsch, keck, im lombardischen Rhythmus, also punktiert, vorwärts hüpfend, voller Italianità. Schubert setzt hier den Übergang als Übergang in Szene. Das heißt, er komponiert über die Fragen und Probleme, die sich damit ergeben, nicht hinweg, was ein leichtes gewesen wäre, sondern er legt den Finger in die Wunde. Denk doch mal nach, scheint er seinem Publikum zuzurufen. Denk doch mal mit, was es heißt, die Klangwelten so zu wechseln. Und das tut er gleich noch einmal, wenig später im selben Satz, und zwar beim Übergang vom Seiten- oder zweiten Thema zurück zum Hauptthema. Allerdings fällt dieser Wechsel konventioneller aus als der eben beleuchtete. Streichertremoli, allerlei Chromatisches, Akzente und Fanfaren, bis über einen Höhepunkt und eine Kadenz das Ziel erreicht wird. Solche dramatischen Überleitungen kennt man aus früheren Schubert-Sinfonien, aus der zweiten oder der sechsten zum Beispiel. Was nicht heißt, dass dies eine Masche wäre oder ein simpler dramaturgischer Trick. Im Gegenteil. Wofür das sinfonische Fragment in E steht und weshalb es vielleicht auch Fragment geblieben ist, das ist noch etwas anderes, etwas, das sich in einer Sendung wie dieser eigentlich kaum zeigen lässt. Schubert experimentiert nämlich nicht nur im Detail, sondern im Ganzen. Er denkt in dieser Sinfonie gewissermaßen über die Sinfonie nach. Er konfrontiert die Ansprüche der Gattung mit seinen Themen, seinen Melodien, und er tut das offensiv. Die Versatzstücke eines typischen klassischen Sonatensatzes, zwei Themen, Durchführung, Reprise und Coda, diese Versatzstücke stehen im Kopfsatz des E-Dur-Fragments fast blockartig nebeneinander. Sie sind gesetzt, sie sind das Gesetz, sagt Schubert. In den liedhaften Themen der Musik hingegen, im motivischen Material, entfaltet sich die künstlerische Freiheit. Der zweite Satz, Andante, gibt eine andere Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis von Freiheit und Gesetz, von Sinfonie und Melodie. Ein langsamer Satz, der sich verschwendet, motivisch, harmonisch, der meandert ohne rechte Veränderung, ohne Ziel. Auch das ist Schubert, ja vielleicht ist das vor allem Schubert. Dieser Satz, schreibt der Musikforscher Alfred Einstein, sei die Krone des Werks. Halb fließend wie eine Barcarole, halb mit stockenden Motiven, in zauberischer Harmonik und erfüllt von melancholischem Glück. Ein Satz, für den sich kaum ein Gegenstück findet und an den höchstens das Adagio aus dem Oktett heranreicht. Wir hörten Sir Neville Mariner und die Academy of St. Martin in the Fields mit dem Andante aus Schuberts Sinfonie Nummer 7 in E-Dur, Deutschverzeichnis 729, einem seiner sinfonischen Fragmente. Hier vervollständigt von Brian Newbould, und das ist auch die Fassung, die heute gespielt wird, wenn diese Fragmente überhaupt gespielt werden. Zum Oktett komme ich gleich, da nimmt Einstein mir sozusagen das Wort aus dem Mund. Vorher aber, und weil bei Schubert so viel vom Liedhaften und von liedhaften Themen die Rede ist, tatsächlich ein Lied. Ein frühes, eines, bei dem der Interpretationsspielraum von der Naturidylle bis zur Vergewaltigungsfantasie reicht. Sah ein Knab ein Röslein stehen. Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf ihr Heide. So jung und morgenschön, lieber schnell es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide. Ich breche dich, Röslein, auf dir heiden. Röslein sprach, ich steche dich, dass du ewig denkst an mich und ich will's nicht leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf ihr Heide. Und ihr wilde Knabe brach's Röslein auf der Heide. Röslein wehrte sich und stach, half ihr doch kein Weh und ach, muss es eben Elisabeth Schwarzkopf und Gerald Moore 1957 mit dem Heidenröslein nach Goethe, mit stimmhaftem S gesungen und herrlich subversiv. Was macht Schubert hier? Nicht viel. Drei gleiche Strophen. Weder sprachlich noch musikalisch scheint es eine Entwicklung oder eine Dramatisierung zu geben. Der Knabe, der das Röslein bricht, das Röslein, das sich wehrt und sticht und schließlich doch klein beigeben muss, die Gewalt steckt hier in der Form des Strophenlieds selbst, im Kleid der Konvention. Nichts anderes komponiert der 18-jährige Schubert. Mit einer leisen Dissonanz auf Morgenschön, mit einem Trugschluss auf es nah zu sehen, um den Zugriff noch hinauszuzögern, die Lust noch zu steigern, mehr braucht er nicht. Eine betont muntere Gesangsmelodie, eine Klavierstimme, die ganz getupfte, gezupfte Begleitung sein will. Einzig das Nachspiel im Klavier legt Bedenken an den Tag, indem es nicht das Leid besiegelt, sondern das Einverständnis mit dem Leid. Wie ein kleines Achselzucken, so ist das eben. Singen Männer im 21. Jahrhundert dieses Lied vielleicht anders als Frauen im 20.? Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heide. War so jung und morgenschön, lief er schnell es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide. Knabe sprach, ich breche dich, Röslein auf der Heide. Röslein sprach, ich steche dich, dass du ewig denkst an mich und ich will's nicht leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide. Der wilde Knabe brach das Röslein auf der Heiden. Röslein wehrte sich und stach, half ihm doch kein Weh und Ach, musste es eben leiden. Röslein, Röslein, Röslein auf der Heide. Matthias Görne und Erik Schneider 2014 mit ihrer Interpretation des Heidenrösleins. Und jetzt zum Oktett. Frühjahr 1824, nach mehrjähriger Abstinenz, wendet Schubert sich erneut der Kammermusik zu. Das Oktett ist eine Auftragsarbeit, der Auftraggeber ein Wiener Adliger, Ferdinand Graf Troyer. Und schon diese Umstände sagen es. Mit intimer Hausmusik hat diese Komposition nichts zu tun. Übrigens auch von ihren Dimensionen her nicht. 8 Stimmen, Streichquartett, Kontrabass, Klarinette, Horn plus Fagott, 6 Sätze und eine Gesamtdauer von gut einer Stunde. Beethovens Septett Opus 20 sei hier das Vorbild gewesen, heißt es. Das Septett ist ausgesprochen populär. Schubert könnte sich also ganz pragmatisch vorgenommen haben, von dieser Popularität zu profitieren. Oder aber das Septett dient ihm als Vorlage für gewisse satztechnische Studien, zum Lernen mit Beethoven also. Und das dürfte bei einem Frühwerk von Beethoven entschieden leichter gewesen sein als bei vielen späteren Kompositionen. Der erste Satz aus Schuberts Oktett in F-Dur, Adagio, Allegro, più Allegro. Es spielen Gidon Krämer, Isabel van Keulen, Tabea Zimmermann, David Geringas, Alois Posch, Eduard Brunner, Radovan Vlatkovic und Klaus Thunemann. Thank you. Thank you. Der Kopfsatz aus Schuberts Oktett, Deutschverzeichnis 803. Eine langsame Einleitung, konzertierende Solostimmen, punktierte Rhythmen, eine Verdichtung und Zuspitzung der Ereignisse und ein Melodienreichtum, der die formale Struktur des Satzes mehr umschmeichelt, mehr verhüllt, als dass er sie auflöst. In dieser Viertelstunde Musik ist also ganz schön viel Schubert drin, auch wenn er, der Sänger und Geiger bzw. Bratscher, für Bläser so gut wie nichts komponiert hat. Spannend wird es in diesem ersten Satz da, wo das Saitenthema zunächst von der Klarinette vorgestellt wird und dann weiter ins Horn wandert. Und das möchte ich unter die Lupe legen. Dieses Saitenthema nämlich steht nicht in der sonst üblichen Dominante C-Dur, sondern in der Mollparallele D-Moll. Wenn Sie jetzt an die Violinsonate zurückdenken und wie der Klanggrund da ins Schwimmen gerät, weil Schubert die Form hinterfragt, dann ist genau das im Oktett nicht der Fall. Hier rüttelt er zwar nicht weniger an den Gesetzen der Form, trotzdem ist und bleibt die Musik stabil. Hören Sie selbst. Thank you. Ausschnitt aus dem ersten Satz des Schubert-Oktetts. Die falsche Tonart für das Saitenthema hat die Musikwissenschaft mit einem Etikett versehen. Drei Tonartenexposition heißt das dann, etwa bei Felix Salzer, eine typische Schubert'sche Eigenart. Lassen Sie es mich ein wenig allgemeiner fassen. Was Schubert macht, ist, dass er der harmonischen Spannung zwischen Tonika und Dominante, zwischen Grundton und fünfter Stufe etwas hinzufügt. Es gibt nicht nur dieses eine traditionelle Spiel der Kräfte, sagt er. Es gibt auch ein Dazwischen und ein Daneben. Schubert bricht also nicht mit der Form, er erweitert sie. Er differenziert sie aus, gerne und oft mit Hilfe der Terz. Und das macht ihn aus, den unverwechselbaren Schubert-Ton, dieses Schweben ein paar Millimeter über dem Boden. Zum Beispiel im zweiten, im langsamen Satz seines Oktetts, dessen Beginn und Verlauf von Ferne an Mozarts Klarinettenkonzert erinnert. Hören Sie noch einmal die All-Star-Besetzung Krämer, van Keulen, Zimmermann, Geringas, Posch, Brunner, Vladkovic und Thunemann. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1988. Thank you. Der langsame Satz aus Franz Schuberts Oktett für zwei Violinen, Viola, Violoncello, Kontrabass, Klarinette, Horn und Fagott. Es spielte ein Ensemble um den Geiger Gidon Krämer. Und jetzt, gegen Ende meines heutigen Blicks in Franz Schuberts Komponierwerkstatt, würde ich das Prozedere gerne auf den Kopf stellen. Also nicht erst das Werk vorstellen und dann die Lupe darauf richten, sondern umgekehrt. Erst das Detail, dann das Ganze. Im Fokus soll eine der großen späten Klaviersonaten stehen, die in B-Dur, Deutschverzeichnis 960. Komponiert im Sommer 1828, in Schuberts Todesjahr also, im Rahmen einer Sonatentrias. Das erste Thema, das erklingt, ist eine lyrische B-Dur-Weise, ein Lied mit schlichter Achtelbegleitung in der linken Hand. Molto moderato. Dieser Triller ist legendär. Ein F-Dur-Akkord, aus dem heraus es in der linken Hand zu trillern beginnt. F, Ges, As, tiefste Tiefen. Das war ein Ausschnitt mit dem ungarischen Pianisten András Schiff. Er hat die B-Dur-Sonate zweimal aufgenommen, beim zweiten Mal 2015 auf einem Hammerflügel. Und das kommt dem Triller-Detail sehr zugute. Plötzlich hört man nämlich nicht nur finsteres Donnergrollen, sondern einzelne Töne. Was sagt dieser Pianissimo-Triller? Ist es ein Trommelwirbel, wie man ihn auch aus dem Credo der Es-Dur-Messe kennt? Eine Botschaft aus dem Jenseits? Eine mysteriöse Drohung, das Wissen um etwas Schreckliches? Am Schluss der Exposition erklingt der Triller im Fortissimo. Er steigert sich ins Brutale, Gewalttätige, wenn man so will. Und die Beachtung der dynamischen Vorschriften ist hier wichtig, weil nur dann das Thema in einem anderen Licht erscheint. Nach solchen Tönen kann nichts mehr sein, wie es war, sagt Schubert. Jedes Singen hat seinen Preis. Noch einmal András Schiff auf einem Wiener Fortepiano von 1820 auf einem Instrument aus der Schubertzeit. Wobei das Instrument allein sicher nicht die Interpretation macht. Schiff spielt diesen ersten Satz in einem flüssigen, fortschreitenden Tempo. Und ganz anders, als Vertreter der sogenannten russischen Schule es getan haben und tun, nicht erst seit Swjatoslaw Richter. Die Russen, wenn ich so sagen darf, betonen das Endzeitliche dieser Sonate, ihre Trostlosigkeit und weite Stille. Alex Ross, der New Yorker Musikkritiker, nennt das kosmische Größe. Mir ist das sehr nah, näher als der kluge, aufgeklärte Schiff. Denn, ein letztes Mal gefragt, was tut Schubert hier? Er schreibt einen ausufernden Sonatensatz, der ohne jede thematisch-motivische Arbeit im strengen Sinn auskommt. Er erfindet drei Themen, die keine Prinzipien verkörpern, also nichts miteinander auszufechten haben. Wir erleben eine Drei-Tonarten-Exposition, hören das Hauptthema in einer terzverwandten Tonart singen und begreifen in der Coda am Schluss des Satzes, dass hier nur vorläufig Schluss sein kann. Der Triller sagt es. Hören Sie die außerordentliche russische Pianistin Maria Judina mit dem Kopfsatz aus der Klaviersonate in B-Dur, Deutschverzeichnis 960. Eine Aufnahme von 1948. Thank you. Thank you. Maria Judina mit dem ersten Satz aus Schuberts letzter Klaviersonate, der Sonate in B-Dur, Deutschverzeichnis 960. Für mich eine der bewegendsten, existenziellsten Interpretationen dieser Sonate. Blick in die Werkstatt, wie Schubert komponiert. Das war die 6. Folge unserer Sendereihe über Franz Schubert. Nächste Woche geht es hier um das Biedermeier als erste Moderne, um die bürgerliche Gesellschaft und die Entdeckung des Ichs, bei der Schubert keine kleine Rolle gespielt hat. Ich bin Christine Lemke-Matwei und wünsche Ihnen jetzt noch einen frohen Sonntag.